Schulze, ich muss dir was vorlesen. Ich würde sagen, du musst mir unbedingt was vorlesen, Schulze. Ja, was denn? Weiß ich doch nicht. Du willst mir doch was vorlesen. Ah ja, ja, richtig. Hör zu. Taschendiebe am Werk. Seit einer Woche nehmen die Taschendiebstähle in unserer Stadt beängstigend zu. Und so weiter und so weiter und so weiter. Ach ja, hier, hier. Es scheint sich um eine gut organisierte Bande zu handeln. Die Polizei hat ihre besten Detektive eingesetzt, um diese gefährlichen Burschen unschädlich zu machen. Besten Detektive? Damit sind wir gemeint. Ja, sehr richtig, lieber Kollege. Wir müssen die Augen offen halten, um diese Lumpen zu schnappen. Ich schlage vor, wir fangen auf dem Flohmarkt an. Ja, Tim wollte heute Morgen auch hingehen. Vielleicht treffen wir ihn. Gute Idee. Gehen wir hin. Sieh mal, Struppi, da sind ja auch Schulze und Schulze. Hallo, guten Tag. Da ist ihr ja. Hallo, Tim. Was machen Sie denn hier, Einkäufe? Psst, Amtsgeheimnis. Wir suchen die Taschendiebe. Aber so ganz nebenbei haben wir einen Posten Spazierstöcke aufgestöbert. Ach ja, die müssen wir ja noch bezahlen. Wie viel kosten Sie? 5 Mark. Sagen wir 3. 4. Also gut, 6 Mark, mein letztes Wort. Sehen Sie, Tim, man muss nur handeln. Meine Brieftasche, die ist weg. Gestohlen! Das ist doch lächerlich. Du hast sie sicher zu Hause liegen lassen oder unterwegs verloren. Nein, nein, nein, sie ist gestohlen, bestimmt. Hier, halt mal die Stöcke, ich bezahle. Das kann auch nur dir passieren, ein Geheimpolizist, der sich die Brieftasche klauen lässt. Mann, meine ist auch gestohlen. Moment, ich bezahle für Sie. Hier sind 6 Mark. Danke, Tim. Wir geben Ihnen das Geld morgen zurück. Danke und auf Wiedersehen. Wir müssen sofort Anzeige erstatten. Auf Wiedersehen. Ach, sieh mal, Struppi. Was für ein schönes Schiff. Weißt du was? Wir kaufen es und schenken es Kapitän Haddock. Der freut sich bestimmt. Sagen Sie, was kostet dieses Schiff? 50 Mark. Sagen wir 40? Es gehört Ihnen. Was kostet das Schiff? Sie kommen zu spät. Ich habe es gerade gekauft. Ich kaufe es Ihnen wieder ab. Tut mir leid, aber ich will es nicht verkaufen. Sehen Sie, junger Mann, ich bin Sammler und ich... Ich gebe Ihnen den doppelten Preis. Danke, ich behalte es. Was kostet das Schiff? Sie kommen zu spät, das Schiff gehört mir. Junger Mann, ich biete Ihnen 100 Mark. 200? Nein. 300? 500? Meine Herren, dies ist keine Versteigerung. Ich will das Schiff verschenken und nicht verkaufen. Und jetzt lassen Sie mich endlich zufrieden. Guck mal, Struppi, das Schiff ist wirklich hübsch. Der Kapitän muss jeden Moment hier sein. Ah, das ist er sicher. Verzeihen Sie bitte, ich bin es nochmal. Entschuldigen Sie meine Hartnäckigkeit, aber wie gesagt, ich bin Sammler von Schiffsmodellen und dieses Schiff hätte ich so gern. Wollen Sie es mir nicht doch verkaufen? Ich habe Ihnen doch schon gesagt, dass ich es verschenken will. Ich habe andere Schiffe, die genauso hübsch sind. Wir könnten tauschen. Geben Sie sich keine Mühe, ich behalte dieses. Na, vielleicht überlegen Sie es sich noch. Ich gebe Ihnen hier meine Karte. Mein Name ist Zakarin. Auf Wiedersehen. Was ist denn los? Och, Struppi, was hast du bloß gemacht? Der Großmast ist abgebrochen. Das lässt sich zum Glück leicht reparieren. Ja. So, fertig. Ach, diesmal ist es bestimmt der Kapitän. Ahoi. Guten Tag, Kapitän. Fein, dass Sie da sind. Ich habe eine Überraschung für Sie. Oh, was für ein prachtvolles Schiff. Donner und Doria, wo haben Sie das Schiff her? Vom Flohmarkt, warum? Hagel und Granaten, das ist vielleicht ein Ding. Passen Sie auf, oder nein? Kommen Sie mit zu mir, ich muss Ihnen was zeigen. Der Kapitän sauste los wie von der Tarantel gestochen. Tim kam kaum mit und selbst ich hatte Schwierigkeiten, trotz meiner 4 Beine. In seiner Wohnung angekommen, steuerte Kapitän Haddock direkt auf ein riesiges Ölgemälde zu, das ihn in einem alten Kostüm zu zeigen schien. Donnerwetter, sind Sie das? Nein, das ist einer meiner Vorfahren, der Ritter von Haddock. Er lebte zur Zeit des Sonnenkönigs, aber was viel wichtiger ist, sehen Sie sich mal das Schiff im Hintergrund an. Ja, es sieht fast genauso aus wie das, das ich für Sie gekauft habe, finden Sie nicht? Eben. Es sieht nicht nur so aus, es ist das Schiff. Ist das nicht merkwürdig? Dieses hier hat einen Namen, sehen Sie? Hier, in ganz kleinen Buchstaben. Tatsächlich. Habe ich noch nie bemerkt. Ob meins vielleicht auch einen Namen hat? Warum haben wir es nicht eigentlich gleich mitgenommen? Warten Sie, ich hol's schnell. Diesmal sauste Tim los, wie von der Tarantel gestochen. Aber es war fast unglaublich. Als wir zu Hause ankamen, war das Schiff weg. Ja, schlicht und einfach weg. Tim verständigte nur rasch Kapitän Haddock und dann machten wir uns auf den Weg zu diesem Herrn Zakarin, einem der beiden aufdringlichen Kerle vom Flohmarkt. Er hatte so viel Interesse für dieses Schiff gezeigt, also gehörte er zu den Hauptverdächtigen. Jetzt kriegen Sie es mit mir zu tun, Ivan Ivanovich Zakarin. Er wird ein ziemlich dummes Gesicht machen, wenn er mich sieht. Ah, da sind Sie ja. Treten Sie ein. Ich habe auf Sie gewartet. Das ist der Gipfel. Sie mich erwartet? Dann wissen Sie also, warum ich komme. Aber natürlich. Sie wollen mir sagen, dass Sie mein Angebot annehmen werden. Durchaus nicht. Ja, dann verstehe ich allerdings nicht... Sieh mal an. Was steht denn hier? Mein Schiff. Stellen Sie sich mal vor, meins ist nämlich weg. Und nun warte ich auf eine Erklärung. Wie kommt das Schiff hierher? Sie sind im Irrtum, junger Freund. Dieses Schiff gehört mir schon seit über 10 Jahren. Seit über 10 Jahren? Aber Sie haben es mir doch vor 2 Stunden abkaufen wollen. Nicht dieses hier, junger Mann. Nicht dieses hier. Ihres war tatsächlich genau das Gleiche. Aber dieses hier gehört mir. Tatsächlich? Das wird sich leicht feststellen lassen. Denn gleich nach Ihrem Besuch ist der Großmast abgebrochen. Ich habe ihn wieder eingesetzt. Aber die Reparatur ist zu sehen. Wenn also dieser Mast heil ist... Er ist heil. Tatsächlich. Das ist nicht mein Schiff. Sehen Sie, ich kann Ihre Überraschung verstehen. Ich selbst war heute Morgen auf dem Flohmarkt ganz verblüfft, als ich ein Schiff entdeckte, das ganz dem meinen glich. Das kam mir sehr merkwürdig vor. Deshalb war ich so darauf aus, es Ihnen abzukaufen. Entschuldigen Sie bitte, nehmen Sie es mir bitte nicht übel, dass Macht ich... nichts. Und wenn Sie Ihr Schiff wiederfinden, denken Sie an mich. Das war schon merkwürdig. Es existierten also 2 Schiffe, wie das auf dem Bild des Kapitäns. Und das von diesem Zakarin hieß auch Einhorn. Das hatte Tim beim Untersuchen des Mastes festgestellt. Diese Entdeckung wollte er Kapitän Haddock sofort von einer Telefonzelle aus mitteilen. Aber der Kapitän meldete sich nicht. Am nächsten Morgen, nach unserem Spaziergang, wartete eine weitere Überraschung auf uns. Meine Wohnungstür steht offen. Was ist denn nun schon wieder los? Eingebrochen? Meine Güte, wie sieht das hier bloß aus? Diese Verbrecher. Sämtliche Bücher herausgerissen. Und hier, dieses ganz verknickt. Diese Barbaren. Tja, was haben sie denn nun eigentlich gestohlen? Komisch scheint alles da zu sein. Merkwürdige Diebe. Haben nichts mitgenommen. Sie haben nur etwas gesucht und nicht gefunden. Aber was haben Sie gesucht? Oh, Schulze und Schulze, kommen Sie rein. Wir wollten Ihnen Ihr Geld wiedergeben. Haben Sie Ihre Brieftasche wiederbekommen? Leider nein. Aber wir haben uns heute eine neue gekauft. Und ich werde sie Ihnen einmal... Ja, Christi, schon wieder gestohlen. Das muss der Kerl gewesen sein, der eben die Treppe runterrannte, als wir kamen. Ja, der hat mich angerempelt. Wir müssen Anzeige erstatten. Ich würde sagen, wir müssen sofort Anzeige erstatten. Viel Glück. Gegen Diebstähle sind selbst Polizisten nicht gefeit. So, nun wollen wir mal wieder Ordnung in die Bude bringen. Was ist denn los, Struppi? Was hast du? Was ist denn da unter dem Schrank? Eine Zigarette? Hier? Merkwürdig. Ich rauche doch gar nicht. Das ist ja gar keine Zigarette. Es ist ein Papierröllchen. Komisch, gehört mir nicht. Noch nie gesehen. Was steht denn drauf? 3 Brüder im Verein, 3 Einhörner im Geleit. Sprechen, wenn sie in der Mittagssonne fahren, denn vom Lichte kommt das Licht und wird leuchten. Dann noch ein paar Zahlen und eine unverständliche Unterschrift. Was soll das Geschreibsel bloß? Ein Kauderwelsch. Wo kommt das bloß her? Ich hab's. Es muss in den Mast des Schiffes eingerollt gewesen sein. Und als der Mast brach, ist es herausgefallen und unter den Schrank gerollt. Jetzt wird mir alles klar. Derjenige, der das Schiff gestohlen hat, wusste, dass das Papier im Mast versteckt war. Und als er das Röllchen da nicht fand, kam er wieder und hat ihr alles auf den Kopf gestellt. Nur auf die Idee, unter dem Schrank zu suchen, ist er nicht gekommen. Aber warum hat er nach dem Papier gesucht? Wenn ich das Kauderwelsch bloß verstehen könnte. Komm, Struppi, wenn uns jemand helfen kann, dann der Kapitän. Und ich glaube, ich weiß, worum es geht. Um einen Schatz. Als Tim bei Kapitän Haddock klingelte, machte keiner auf. Auch die Hausmeisterin konnte uns nicht weiterhelfen. Sie hatte ihn weder kommen noch gehen sehen. Da Tim jedoch Geräusche aus der Wohnung hörte, entschloss er sich, die Tür aufzubrechen. Geschafft. Nichts zu hören. Kapitän! Kapitän Haddock! An die Rahen, die Freibeuter kommen! Kapitän? Fort! Ihr Söldner Seelen, ihr Schwachköpfe, Affenschwänze, Banditen, Seeräuber, Pfeffersäcke, Galgenstricke, sie sind geschlagen! Joho! Und eine Flasche Rum! Kapitän, was soll der Quatsch? Warum sind Sie verkleidet? Das ist kein Quatsch. Kommen Sie mit, Sie werden es gleich begreifen. Sehen Sie diesen Mann da? Natürlich. Ritter von Haddock. Sie haben ihn mir doch gestern erst gezeigt. Richtig. Die Geschichte mit dem Schiff gestern hat mich nicht mehr losgelassen. Da fiel mir ein, dass auf dem Speicher noch eine alte Seekiste stand, die diesem Vorfahren gehörte. Da ist sie. Unter anderem war dieser Hut und dieser Säbelfin. Ach, deshalb sehen Sie aus wie dieser Ritter. Na, kluges Kerlchen. Aber es war noch etwas drin. Ein Schatz? Nein, nein, kein Schatz. Aber sowas Ähnliches. Alte Handschriften aus der Feder des Ritters von Haddock. Sehen Sie hier. Gestern Abend und die ganze Nacht habe ich darin gelesen. Erinnerungen des Franz Ritters von Haddock, Kommandant von seiner Majestät Linienschiff Einhorn. Und ich las auch noch, als Sie hereinkamen. Deshalb war ich etwas erregt. Aber es ist so spannend. Ich werde es Ihnen erzählen. Versetzen Sie sich in das Jahr 1698. Die Einhorn, ein flotter Dreimaster aus der Flotte des Sonnenkönigs, hat Santo Domingo verlassen und segelt nach Europa. Mit einer Ladung von hauptsächlich Rum. Wir sind 2 Tage unterwegs. Die Einhorn macht mit vollen Segeln bei achterlichem Wind gute Fahrt, als vom Ausguck der Ruf ertönt, Segel Backbord voraus! Segelt verdammt hoch am Wind, der will uns doch nicht den Weg abschneiden. Ah, er zeigt seine Flagge, mal sehen. Eine schwarze Flagge mit Totenkopf. Seeräuber, alles klar zum Gefecht, alle Mann an Deck. Klar zum Wenden, hart an den Wind! Ohne die Segel zu werfen, wird das Manöver durchgeführt. Tim, können Sie sich das vorstellen? Selbst auf die Gefahr hin, dass die Masten brechen. Toll. Erzählen Sie weiter. Die Einhorn liegt jetzt genauso hart am Wind wie der Korsar. Nicht zu machen, Hagel und Granaten. Sie sind schneller als wir. Trotzdem. Der Kapitän entschließt sich zu einem riskanten Manöver. Er will langsam Backbord drehen und, wenn er mit den Piraten auf gleicher Höhe ist, eine Breitseite abfeuern lassen. Da zum Halsen, Steckpforten auf, Kanoniere an die Geschütze! Ein glänzendes Manöver. Der Korsar hat keine Zeit mehr zum Ausweichen. Unser königliches Schiff jagt auf ihn zu. Achtung! Feuer! Jetzt warten! Aber nicht schwer. Sie wenden. Da, eine neue Flagge, die rote. Das bedeutet, kein Pardon. Gefangene werden nicht gemacht. Wer besiegt wird, wird getötet. Das Piratenschiff hat sich hinter die Einhorn gesetzt. So ist es für die Kanonen unerreichbar. Als es kaum noch 20 Faden entfernt ist, schert es sozusagen unter dem Heck der Einhorn durch und dreht wieder bei. Die beiden Schiffe liegen längsseits, die ersten Enterdragen fliegen. Wildes Geheul auf beiden Seiten, Kommandos und jetzt klar zum Entern! Kapitän, der Tisch ist noch kein Schiffsdeck. Kommen Sie, ich helfe Ihnen beim Aufstehen. Lassen Sie mich, es geht um Leben und Tod. Sie sehen doch, dass die Seeräuber schon entern. zurück, ihr Galgenvögel, zurück! Mockbuben, Höllenbraten, Sprauchdiebe! Ah, der Anführer der Halunken, den nehme ich mir selber vor. Du bist mir also ans Leben, du Gurkennase, du Topfkopf, komm her, du halbe Portion! Oh, so ist das. Ihr Feiglinge wollt mich von hinten angreifen. Kapitän, das bin doch nur ich. Ich will Ihnen helfen beim Aufstehen. Der Himmel sei euch gnädig. Nehmt das. Der Kapitän! Hört doch auf, mit dem Säbel herumzufuchteln. Vorsicht, der Leuchter! Aua! Mein Gott. Kein Wunder. Sie haben mit dem Säbel das riesige Steuerrad, das an der Decke hing, heruntergeschlagen. Das ist kein Steuerrad, sondern ein Schiffsruder, Sie Landratte. So ungefähr ist es auch meinem Ahnen, dem Ritter von Haddock, ergangen, als er sich auf die Seeräuber stürzte, kriegte er irgendwas auf den Kopf und brach bewusstlos zusammen. Schrecklich. Und wie ging es weiter? Als er wieder zu sich kam, war er am Mast seines eigenen Schiffes gefesselt. Er litt fürchterlich. Klar, der muss ganz schöne Kopfschmerzen gehabt haben. Und? Quatsch, Mensch, Durst! Armer Mann, wie hat er leiden müssen? Er schaute sich um. Seeräuber kamen und gingen und schleppten die verschiedensten Dinge. Nanu, statt das Schiff zu plündern und die Beute auf ihr Schiff zu bringen, machen sie es umgekehrt. Wer kommt denn da? Wenn mich meine Pupille nicht täuscht, ist das schon wieder der Oberindianer. Oberindianer? Ich bin Rackham, der Rote. Na, ist es denn? Und ich bin Franz Ritter von Haddock. Wie? Mein Name macht dich nicht zittern? Nicht, dass ich sehen könnte. Na, warte. Du hast mein Schiff versenkt. Jetzt ziehen wir um. Oh, schade. Weit weg? Schweig! Meine Leute tragen nur noch die Beute, die wir vor 3 Tagen gemacht haben, an Bord deines Schiffes. Sieh dir diese Beute an. Hier dieses Kästchen mit Diamanten. Gnädige Frau, werden entzückend damit aussehen. Du wagst es, mich wie ein Weib anzureden. Das wirst du büßen. Morgen liefere ich dich meinen Männern aus. Oh, Gnädigste sind verheiratet und gleich mit mehreren. Dir werden die Scherze schon noch vergehen. Dabei brach er in höllisches Gelächter aus. Er griff sein Glas, leerte es in einem Zug und schenkte sich wieder nach. Das sollten Sie jetzt aber lieber nicht tun. Ich glaube, Sie haben genug. Erzählen Sie lieber weiter. Na, gegen Abend erreichte die Einhorn mit den Seeräubern eine kleine Insel und ankerte bald darauf in einer geschützten Bucht. Die Mannschaft betrank sich mit dem Rum, den sie im Laderaum natürlich gleich entdeckt hatte. Ganz fürchterlich, jawohl, fürchterlich. Etwa so kippte sie das Zeug in sich hinein. Stopp, Kapitän, das brauchen Sie mir nicht vorzumachen, das kenne ich von Ihnen zur Genüge. Nicht doch, Tim, ich wollte ihn wirklich nur begreiflich nicht machen. Nötig, Kapitän, ich habe begriffen. Also weiter. Weiter, ja, also, währenddessen machte ich... Sie? Natürlich der Ritter, also der machte verzweifelte Befreiungsversuche, was ihm natürlich auch gelang. Und dann stürzte er sich... Etwa auf die Seeräuber? So einfach ohne Waffen? Nein. Auf eine Flasche Rum, die auf Deck herumlag. Er machte sie auf, setzte sie an die Lippen und... Und überlegte. Jetzt ist keine Zeit zum Trinken, sagte er sich. Ich brauche einen klaren Kopf und meine ganze Geistesgegenwart. Darauf setzte er die Flasche wieder ab. Oder so. Er setzte also die Flasche ab und ergriff einen Säbel und verschwand in der Pulverkammer. Da waren 20 Fass Pulver aufgestapelt. So, was wäre ein solches Fest ohne ein schönes Feuerwerk? Lunte, Lunte, du musst wandern von dem einen Fass zum anderen. So, jetzt aber schnell aussteigen. Och, nicht doch. Da denkt man an nichts Böses und wer kommt? Die prima Ballerina der Seeräuber, Tante Rackham. Geh häkeln, sonst gibt's Ärger. Hoch, du Hund! Wolltest uns wohl hochgehen lassen? Dich mache ich in ganz, ganz kleine Stückchen. Alles noch, ehe ich die Zündschnur lösche. Und ich? Ich reiß dir deine Federn raus. Du, du, du Funkhändler riechen? Ich tranchiere dich wie eine Weihnachtsgans. Mitten im Kampf fiel dem Ritter die brennende Lunte ein, die ja jede Minute die Pulverfässer erreichen musste. Und indem er geschickt einen Angriff mit einem Schritt zur Seite parierte, trat er die Lunte aus. Kapitän, das war Struppis Schwanz. Ach komm, Struppi. Und jetzt, roter Rackham, werde ich richtig wütend. Sieg, Sieg! Rackham, der Rote, ist erledigt. Herr Kapitän, Kapitän Haddock, kommen Sie doch wieder auf den Teppich. Was? Ach so, ja, ja, natürlich. Und nun mal ganz ruhig. Wie ging's weiter? Na ja, er legte eine neue Zündschnur, machte ein Beiboot klar und ruderte so schnell er konnte an Land. Er hatte auch gerade den Strand erreicht. Da flog die Einhorn in die Luft. Das war das Ende dieses stolzen Schiffes. Und was wurde aus Ihrem Vorfahren, dem Ritter Haddock? 2 Jahre lebte er auf der Insel bei den Eingeborenen. Dann wurde er von einem Schiff aufgenommen, das ihn in seine Heimat brachte. Bis hierher gehen die Aufzeichnungen des Ritters. Aber das Merkwürdigste an der ganzen Sache kommt erst noch. Auf der letzten Seite steht eine Art von Testament, in dem er jedem seiner 3 Söhne ein von ihm gebautes Modell der Einhorn vermacht. Und er fordert seine Söhne auf, bei allen Modellen den Großmast leicht nach hinten zu kippen. Dann soll irgendein Schnickschnack ans Licht kommen. Mensch, Kapitän, genau so ist es. Der Schatz des roten Rackham ist unser. Was soll das denn heißen? Das soll heißen, wenn die Söhne diesem Rat gefolgt wären, hätten sie in jedem Mast ein kleines Röllchen aus Pergament gefunden. So. Ja, und woher wollen Sie das wissen? Ja, weil ich so ein Pergament entdeckt habe. Was? Wo? Na, in dem Schiff, das ich Ihnen schenken wollte. Warten Sie. Ich habe das Röllchen eingesteckt. Na, wo ist es denn? Meine Brieftasche. Meine Brieftasche ist weg. Geklaut. Ach, Sie haben sie sicher zu Hause liegen lassen. Nein, ich hatte sie bei mir. Ach, jetzt fällt's mir ein. Ich wurde von so einem merkwürdigen Kerl angerempelt. Na, wissen Sie denn wenigstens noch, was drauf stand? Ja, warten Sie mal. 3 Brüder, 3 Schiffe. Nein, nein, doch eine Mittagssonne. Die 3 Schiffe müssen also zusammengebracht werden und geben dann ihr geheimes Preis, nämlich die 3 Pergamente. Denn vom Licht kommt das Licht und wird leuchten. Ja, dann ein paar Zahlen und dahinter ein kleines Kreuz. Zuletzt die Worte des Adlers. Ja, das ist alles. Aber was soll das bedeuten? Na, weiß ich doch auch noch nicht. Aber ich bin sicher, wir werden den Schatz Rackham des Roten finden. Wenn es uns gelingt, die 3 Schiffe oder, noch einfacher, die 3 Pergamente zu finden. Und wo das zweite ist, weiß ich. Kommen Sie, Kapitän. Was, Sie wissen, wo das zweite Schiff ist? Ich glaube ja. Übrigens, ein merkwürdiger Typ, der Besitzer. Und sowas hat die zweite Einhorn? Ja, der Mann heißt Zakarin. Und jetzt los! Vor dem Haus Zakarins stand eine ältere Dame und schrie Zeter und Mordio. Zakarin sei ermordet worden. Er läge tot in seinem Zimmer. Das waren ja schöne Aussichten. Und tatsächlich, als wir in seine Wohnung kamen, lag Zakarin mitten im Zimmer auf dem Boden. Tot? Nein, er lebt. Sein Herz schlägt noch. Er muss betäubt worden sein. Da, sehen Sie, Tim. Die zweite Einhorn. Der Großmast ist herausgenommen worden. Mist! Hier, Kapitän, hier können Sie es sehen. Der Mast ist unten hohl. Das Pergament, das drin war, ist weg. Alle heulenden Höllenhunde, wir sind nicht die Einzigen, die nach dem Schatz Rackhams des Roten suchen. Keiner verlässt den Raum. Schulze und Schulze, Sie kommen gerade richtig. Guten Tag, Freunde. Erlauben Sie, wir sind im Dienst. Und im Dienst kennen wir keine Freunde. Sehr richtig, wir sind hier, um ein Verbrechen aufzuklären. Zunächst mal, da ist das Opfer. Ich würde sogar sagen, das Opfer ist hier. Nun, und wenn ein Opfer hier ist, dann muss es auch einen Täter geben. Der Täter ist da. Was? Ich, der Täter? Sie wagen es? Ihr elenden Salatschnecken, ihr Kellerassen, Klammeraffen, Papiertiger, Kartoffelkäfer! Rebläuse! Ich hasse es! Beruhigen Sie sich doch, Kapitän! Ja, bitte, bitte, beruhigen Sie sich doch! Wir haben das doch nur so dahingesagt! Wenn Sie wirklich der Schuldige gewesen wären, dann wären Sie jetzt befangen! So aber sind wir von Ihrer Unschuld überzeugt! Und jetzt an die Arbeit! Wir werden Fingerabdrücke ausfindig machen! Hilfe! Der Tote ist verschwunden! Also... Erstens war der Tote gar nicht tot. Und zweitens sitzt er da im Sessel. Was ist geschehen, Herr Sakarin? Ja, gestern Abend ist ein Mann zu mir gekommen und hat mir alte Drucke angeboten. Ja, als ich mich vorbeugte, um sie näher anzusehen, presste er mir einen Wattebausch unter die Nase. Es war wohl Chloroform, denn ich habe das Bewusstsein verloren. Können Sie uns eine Beschreibung des Mannes geben, der Ihnen die Drucke anbot? Ja, ich habe ihn schon mal gesehen. Aber wo? Er war ziemlich dick, schwarze Haare, kleiner Schnurrbart. Das ist er. Das ist der Mann vom Flohmarkt. Welcher Mann vom Flohmarkt? Der außer Sakari noch versuchte, mir unbedingt das Schiff abzukaufen. Sie kennen ihn auch. Er ist Ihnen auf der Treppe begegnet, als Sie zu mir kamen. Sie haben ihn doch noch beschuldigt, Ihnen die Brieftasche gestohlen zu haben. Wissen Sie übrigens, dass mir meine heute auch gestohlen worden ist? Ja, bei mir schafft das jetzt keiner mehr. Versuchen Sie es mal. Darf ich? Donnerwetter! Schlau an einem Gummiband befestigt. Ja. Gut, Schulze. Hätte ich Ihnen gar nicht zugetraut. Au, au, au, Sie Tölpel! Doch nicht einfach loslassen! Entschuldigen Sie den kleinen Volltreffer. Aber glauben Sie, ein Dieb macht das anders? Wir werden sehen. Kommen Sie, unsere Nachforschungen warten. Wenn das so weitergeht, kriegen wir den Schatz nie zu sehen. Das fürchte ich auch. Da steht jemand vor meiner Tür. Anscheinend wartet er auf uns. Mensch, Kapitän, das ist der Mann vom Flohmarkt. Herr Tim? Ja, das bin ich. Was wollen Sie? Mit Ihnen sprechen, aber nicht hier, wenn es Ihnen recht ist. In Ihrer Wohnung sind wir ungestört. Also schön, gehen wir rauf. Bitte kommen Sie. Wegelager. Kommen Sie, Kapitän, der Mann ist getroffen worden. Helfen Sie mir. Vorsicht, schießen Sie auch. Wer? Wer war das? Na, wer? Ihr Name? Ja? Die Leute heißen? Na? Da. Ah, er hat auf die Spatzen gezeigt. Er hat das Bewusstsein verloren. Was wollte er bloß damit sagen? Das konnte der Unbekannte uns leider nicht mehr sagen. Am nächsten Morgen erschien Kapitän Haddock mit den Morgenzeitungen unter dem Arm, als Tim gerade mit dem Krankenhaus telefonierte. Kommen Sie schnell rein, Kapitän. Ich telefoniere gerade mit dem Krankenhaus. Zu spät, Herr Carlisle. Psst. Hallo? Guten Tag, Herr Chefarzt. Hier ist Tim. Danke, mir geht es gut. Aber wie geht es dem Verwundeten, den wir gestern eingeliefert haben? Immer noch ohne Bewusstsein. Naja, ist da noch Hoffnung? Wenig. Ja. Ja, besten Dank. Auf Wiedersehen, Herr Doktor. Also jetzt verstehe ich gar nichts mehr. In den Zeitungen steht doch, dass er gestorben ist. Ja, der Presse hat man mitgeteilt, er sei tot. Man will den Schützen in Sicherheit wiegen. Na, dann wird er vielleicht unvorsichtig. Ach so. Verstehe. Ich frage mich übrigens immer noch, was der Mann sagen wollte, als er auf die Spatzen zeigte. Das möchte ich auch gern wissen. Alles sehr seltsam. Hallo? Ja, hier ist Tim. Was? Nein, ich liege noch im Bett. Was? Sie haben... Das ist ja... Ja, ich komme sofort. Schade, Struppi. Heute wird's leider nichts mit unserem Morgenspaziergang. Hallo, Kapitän, ich... Ob ich verrückt geworden bin? Ja, ich weiß, es ist noch vorm Aufstehen. Aber Schulze und Schulze haben meine Brieftasche wiedergefunden. Oh, jetzt wird er wach. Ja, Höllenhunde. Wenn Sie fertig sind mit Fluchen, treffen wir uns bei Schulze und Schulze. Musik. tatsächlich, es ist meine Brieftasche. 7 Stück hatte der Mensch in seinen Taschen. Was sagen Sie dazu? Das war eben kein tapferes, sondern ein fleißiges Schneiderlein, gell? Und hier ist das Pergament, das ich im Mast der Einhorn befand. Sehen Sie, Kapitän. Sehr gut. Und jetzt erzählen Sie mal, wie Sie den Dieb verhaftet haben. Bei der Wahrheit zu bleiben. Wir haben nur seinen Rock verhaftet. Der Mann konnte leider fliehen. Diesen Gehrock hier? Komisches Kleidungsstück für einen Taschendieb. Mit Spezialtaschen geht viel rein. Das Pech ist nur, dass wir nicht wissen, wem er gehört. Na und hier? Ein kleines Schild einer chemischen Reinigung. Da brauchen Sie doch nur noch nachzufragen. Am nächsten Morgen klingelte es heftig an der Tür. Draußen standen 2 kräftige Männer mit einer riesigen Kiste. Das gefiel mir ganz und gar nicht. Aber Tim hörte leider nicht auf mein warnendes Knurren. Die Männer sollten angeblich ein Tafelservice liefern, das Tim bestellt hätte. Der Größe der Kiste nach zu urteilen, hätte das ein Service für 50 Personen sein müssen. Aber auch das machte Tim nicht stutzig. Als sie ihm den Lieferschein zeigten, passierte es. Blitzschnell hielten sie ihm irgendetwas unter die Nase und Tim klappte zusammen wie ein Taschenmesser. Die beiden steckten Tim in die Kiste, die natürlich leer war, schlugen mir die Tür vor der Nase zu und ehe ich mich von dem Schrecken erholt hatte, polterten sie die Treppe mit der Kiste wieder runter. Mein verzweifeltes Bellen half nichts. Ich sauste zum offenen Fenster, um zu sehen, was sie mit Tim vorhatten. Auf der Straße stand ein roter Lieferwagen. Klar, da hinein wollten sie die Kiste samt Tim verfrachten. Und ich stand hier oben im 2. Stock und konnte nichts machen. In letzter Minute tauchte Kapitän Haddock auf. Das musste die Rettung sein. Ich bellte wie ein Verrückter. Er sah zu mir rauf und schüttelte verständnislos den Kopf. Mir blieb nichts anderes übrig. Ich nahm mein Herz in beide Hände, in alle 4 Pfoten und sprang. Zum Glück fing mich Kapitän Haddock auf, sonst hätte ich mir sämtliche Knochen gebrochen. Inzwischen hatten die Männer seelenruhig die Kiste mit Tim ins Auto verladen und waren davongebraust. Da der Kapitän noch immer nicht kapierte, was los war, machte ich mich allein auf, um dem Auto zu folgen. Oh, was ist denn... Wo bin ich? Was ist denn das für ein Gewölbe? Auf jeden Fall bin ich gefangen. Richtig, mein Lieber. Sie sind ein schlaues Kerlchen. Hä? Niemand da. Aber ich habe doch deutlich gehört, dass da jemand gesprochen hat. Ja, jemand hat gesprochen. Wer sind Sie? Und wo sind Sie? Wer ich bin? Ich bin der Geist des Kapitäns der Einhorn. Geben Sie zu, dass Sie Angst haben. Kommen Sie an die Tür. Kommen Sie. Näher, noch näher. Gut. Jetzt sehen Sie die Sprechanlage. Wer sind Sie? Und was wollen Sie von mir? Glauben Sie, ich würde mich über eine Sprechanlage mit Ihnen unterhalten, wenn Sie wissen dürften, wer ich bin? Aber was ich will, kann ich Ihnen verraten. Ich will wissen, wo Sie die beiden Pergamente versteckt haben, die Sie mir abgejagt haben. Ich? Ich habe Ihnen gar nichts abgejagt. Außerdem habe ich nur ein einziges besessen. Lassen Sie die Späße. Es war mir gelungen, 2 der 3 Pergamente zu finden. Sie haben sie mir wieder abgejagt. Diese Nacht habe ich bei Ihnen suchen lassen. Wir haben nur das 3. in Ihrer Brieftasche gefunden. Aber mehr als das eine hatte ich nie. Wie Sie wollen. Wenn ich in 2 Stunden nicht weiß, wo die anderen sind, und zwar von Ihnen weiß, dann lernen Sie mich kennen. Aber wenn ich Ihnen doch sag... Ach, Mistkerl. Die Speicheranlage abgeschaltet. Na, da sitze ich ja mal wieder schön in der Patsche. Wie komme ich hier bloß raus? 2 Stunden Galgenfrist. Und ich sehe immer noch keine Möglichkeit. Moment mal. Wenn ich diesen riesigen Balken als ramme... Ach, geht nicht, ist zu schwer. Ich müsste mir einen Seilzug bauen. Da oben sind doch noch die alten Haken, an denen die Leuchter aufgehängt waren. Ja, wenn ich die Bettücher zusammenknote und als Seil benutze, also frisch ans Werk und ran an den Feind. Nur noch schnell die Sprechanlage zustopfen. So, sonst kriege ich noch unfreiwillig Zuhörer. Ich sollte ein Abbruchunternehmen aufmachen. Ein Loch wie aus dem Bilderbuch. Mal sehen, was dahinter zum Vorschein kommt. Nanu? Noch so ein Kellergewölbe. Total vollgestopft mit Rüstungen und anderem Krempel. Da hinten ist er. Ein Donnerwetter, er hat die Wand durchbrochen. Halt, stehen bleiben. Wo ist er denn? Er hat sich versteckt. Ist ja hier auch nicht sehr schwer, aber wir kriegen ihn schon. Vorsicht, wir müssen uns in Acht nehmen. Da, die Rüstung hat sich bewegt. Aha, Sie glauben wohl sehr schlau zu sein, sich in dieser Rüstung zu verstecken. Kommen Sie raus oder ich schieße. Eins, zwei, drei. Wir waren gar nicht in der Rüstung. Hast du das eben gehört? Ja, das war nichts. Ein Querschläger hat den Gong da hinten getroffen. Das ist Tim. Leutmann, meinst du, der macht Kuckuck? Das war die Uhr. Klappt ja prima. Jetzt aber raus hier. Oh, verdammt, die Wand. Aber das war ja wirklich. Da vorne läuft er. Halt! Halt oder ich schieße! Ein Billardtisch mit so schönen Kugeln kommt mir gerade zu Pass. Gutes Kugeln, meine Herren. Aber nicht vor Lachen. So, Freunde, jetzt seid ihr die Eingeschlossenen. Das muss ein herrliches Bild gewesen sein, wie die beiden Verfolger von Tim auf den Kugeln ausrutschten und hinknallten. Tim fand inzwischen eine Treppe, die aus dem Kellergewölbe nach oben führte. Er staunte nicht schlecht, als er auf diesem Weg in einer Schlosshalle landete. Man hielt ihn also in einem Schloss gefangen. Tim hastete durch die Halle eine breite Treppe hinauf in den ersten Stock. Irgendwo musste es ja ein Telefon geben. Hier auch nicht. Aber hier endlich. Ich darf keine Zeit verlieren. Diese Gauner müssen sofort verhaftet werden. Moment mal, hier liegt ein Brief. Jetzt erfahre ich vielleicht den Namen meiner Verfolger. Ah, mir geht ein Licht auf. Jetzt weiß ich, was der Mann vor meiner Haustür sagen wollte, als er auf die Spatzen zeigte. Vogel wollte er sagen. Die beiden Gauner heißen M. und G. Vogelfaul. Antiquare, Schloss Mühlenhof. Vielen Dank, meine Herren. Genauer hätte es gar nicht sein können. Man soll seine Post eben nie herumliegen lassen. So, schnell den Kapitän anrufen. Hallo, Kapitän. Ja, ich bin es, Tim. Also, hören Sie gut zu. Was machen Sie denn hier? Moment, Kapitän. Ich bin der neue Sekretär von Herrn Vogelfaul. Wussten Sie das nicht? Nein, entschuldigen Sie, das wusste ich nicht. Entschuldigen Sie die Störung. Tut mir wirklich auf. Hallo, Nestor! Nestor! Ja? Verdammt, wieder so eine Sprechanlage. Jetzt kommt der Schwindel raus. Nestor, da hat sich so ein junger Schnösel ins Schloss eingeschlichen. Hindern Sie ihn daran, mit seinen Komplizen zu telefonieren. Wir kommen sofort. Kapitän, hören Sie mich. Um Himmels Willen, hören Sie zu und lassen Sie jetzt mal das Fluchen. Ich bin hier in Mühlenhof. Nein, nicht Mühlendorf. Legen Sie sofort Mühlenhof. Auf. Mühlenhof, Schloss Mühlenhof, Kapitän. Sie sollen auflegen. Nicht Höhlenschwurf, Mühlenhof. Oh, oh. So, oh. Der ist erst mal still. Kapitän, sind Sie noch dran? Verdammt noch mal, Sie sollen das fluchen lassen. Ich bin hier in größter Gefahr. Ja, Schloss Mühlenhof. Hilfe. Moment, Kapitän. Hilfe. Ich muss diesen Schreiheist erst mal zur Ruhe bringen. Hilfe. Oh. Ach, war nur ein leichter Schlag, mein Freund. Musste leider sein. Hallo, Kapitän. Hallo. Hören Sie nicht? Jetzt ist das Telefon kaputt. Naja, kein Wunder, ist ja nicht zum K.O.-Schlagen gedacht. Jetzt aber weg hier. Gerade als Tim das Zimmer verlassen wollte, kamen die Brüder Vogelfaul die Treppe hoch. Tim versteckte sich hinter der Tür, als sie ins Zimmer stürmten. Nestor kam langsam wieder zu sich und berichtete den beiden, dass Tim telefoniert hatte. Jetzt musste Tim alles auf eine Karte setzen, um aus dem Schloss zu verschwinden, denn die Brüder nahmen an, Tim habe mit der Polizei telefoniert. Wenn es ihnen gelang, Tim verschwinden zu lassen, konnte die Polizei ihnen nichts beweisen. Tim rannte die Treppe runter ins Erdgeschoss, Aber die Kerle hatten ihn gehört und rannten mit Pistolen in den Händen hinterher. Die Jagd ging durch die Eingangshalle hinaus in den Schlosspark. Nestor rannte zum Hundezwinger und kam mit einer riesigen Dogge hinterher. Tims Chancen zu entkommen waren jetzt praktisch gleich null. Da hinten ist er! Los, Brutus, such! Da hinten, du dämlicher Köter! Tim versteckte sich hinter einem dicken Baum mit einem Knüppel in der Hand. Aber nicht die Dogge Brutus, sondern einer der Vogelfaulbrüder kam angerannt. Tim warf ihm den Knüppel zwischen die Beine, worauf dieser eine ziemlich unsanfte Bauchlandung machte. Seine Pistole flog ihm aus der Hand, Tim direkt vor die Füße. Glück im Unglück, kann man da nur sagen. Hände hoch! Los, stehen Sie auf! Wo ist denn Ihr niedliches Hundchen? Ach, da hinten! Seine Leine hat sich in einen Baumstamm verfangen. Auch du, mein Hund Brutus, bist also erstmal ungefährlich. So, meine Herren, auf zum Schloss. Und während wir auf die Polizei warten, können Sie mir schon so einiges erklären. Weißt du, wo Nestor steckt? Der hat sich dünn gemacht, der Feigling. Ruhe und vorwärts! Tims Fehler war, dass er mit den beiden zu nah am Schloss entlang ging. Denn als er an einem der Fenster vorbeikam, langte Nestor, der Butler, kräftig mit einem Knüppel zu, sodass Tim in die Knie ging. Dies wiederum wollte einer der beiden Vögel ausnutzen, um sich seine Waffe zurückzuholen. Dabei kam er Tim zu nahe. Der Nestor, der glaubte, Tim habe noch nicht genug, schlug noch einmal zu und traf diesmal seinen Herrn. Nun lagen also schon zwei K.O. in der Landschaft rum. Leider schlug Nestor Vogel Nummer 2 nicht auch noch K.O. Der nahm sich seelenruhig die Waffe und wartete, bis Tim wieder zu sich kam. Und genau in dieser Minute betrat ich die Szene. Ja, so lange hatte ich gebraucht, um dem Entführerauto zu folgen. Kein Wunder, ich habe ja auch nur kurze Beinchen, wenn auch 4. Ich kam also dazu, wie Vogel 2 gerade die Pistole auf Tim richtete, sprang ihn an und biss ihn kräftig in die Hand. Köter, wo kommt der denn her? Struppi, du bist einfach spitze. Für den Köter darfst du ihn gleich nochmal beißen. Wie gut, dass ich Brutus in den Zwinger gesperrt habe. Gegen den hättest du keine Chance. Hände hoch! Kapitän Haddock, hurra! Gauner, Banditen! Was machen Sie denn, Kapitän? Da hast du was für deine weiche Birne. Schade um die schöne Flasche Cognac, die ich aus seinem Schädel zerschlagen habe. Aber dieser Zitteraal war wieder zu sich gekommen und wollte auf Sie schießen. Lassen Sie mich los, meine Herren. Ich wiederhole, Sie irren sich. Nicht mich sollen Sie verhaften. Schulze und Schulze sind ja auch schon da. Dieser Bengel hat sich ins Schloss eingeschlichen und meine gnädigen Herren terrorisiert. Ein richtiger Gangster, Herr Oberwachtmeister. Nestor hat recht. Er musste glauben, was die Vogelfalls ihm gesagt haben. Dabei sind Ihre Herren die Verbrecher. Sehen Sie sich mal an, was von meiner schönen Flasche übrig geblieben ist. Und alles nur, um Ihren schießwütigen Arbeitgeber außer Gefecht zu setzen. Parasiten sind das. Fechpreller. Für die wir übrigens einen Haftbefehl in der Tasche haben. Meine Brieftasche. Donnerwetter, das ist doch nicht zu fassen. Aber da ist sie doch, Ihre Brieftasche. Das ist es ja gerade. Sie ist nicht gestohlen. Übrigens, dieser Brieftaschendieb. Haben Sie ihn inzwischen fassen können? In der Reinigung Stella haben wir seinen Namen gefunden. Ja, er heißt Aristide Clem Halbseil. Wir wollten ihn gerade verhaften, da bekamen wir den Auftrag, uns um die Brüder Vogelfaul zu kümmern. Die sollten Sie festnehmen, aber Nestor können Sie laufen lassen, er ist unschuldig. Nehmen Sie ihm die Handschellen ab, die brauchen Sie sowieso für seine Herren. Sehr richtig. Kapitän, jetzt erzählen Sie mir erstmal, wie Sie hierher gekommen sind. Ganz einfach, gleich nach Ihrem Anruf. Von dem ich nicht ein Sterbenswörtchen verstand, rief das Krankenhaus an, wo der Angeschossene noch liegt. Er ist wieder zu sich gekommen und hat die Namen seiner Chefs und beinahe Mörder verraten. Die Brüder Vogel, Faul, Schloss Mühlenhof. Na, und da ging mir ein Seifensieder auf. Ich verständigte die Polizei. Kommen Sie! Wir hätten die beiden nicht mit den Vögeln alleine lassen dürfen. Dachte ich mir doch, einer ist entkommen. Aber diesen Vogel haben wir ja noch. Und von dem möchte ich jetzt was hören. Da können Sie lange warten. Vielleicht interessiert es Sie, dass der Mann, auf den Sie vor meiner Tür geschossen haben, außer Lebensgefahr ist und einiges über Sie erzählt hat. Was? Barnabas ist nicht tot? Nein. Aber selbst wenn, mit der Nennung seines Namens haben Sie sich sowieso verraten. Ich werde Ihnen alles sagen. Als wir vor 2 Jahren dieses Schloss kauften, haben wir auf dem Boden ein kleines Schiffsmodell entdeckt. Die Einhorn? Ja, es war ziemlich beschädigt und als wir es reparieren wollten, fanden wir ein mysteriöses Pergament. Mein Bruder Maximus war überzeugt, dass es sich um einen Schatz handeln müsse. Aber das Papier erwähnte 3 Einhörner. Wir mussten also die anderen 2 finden. Wir sind Antiquare, wie Sie wissen. Wir haben also alle unsere Lieferanten, die so Dachböden und Flohmärkte abgrasen, angewiesen, danach zu forschen. Vor einigen Wochen sagte uns Barnabas, einer unserer Aufkäufer, er habe so ein ähnliches Schiff gesehen. Leider war es gerade an einen jungen Mann verkauft worden. Der junge Mann war ich. Sie haben also diesen Barnabas angestiftet, mir meine Einhorn zu stehlen, als ich sie nicht freiwillig hergeben wollte. Und als das Pergament nicht mehr drin war, ist er nochmal wiedergekommen und hat meine Wohnung durchwühlt. Ohne Erfolg. Ja, und dann? Und dann? Naja, jetzt kann ich Ihnen auch alles sagen. Barnabas kam also mit leeren Händen zurück, ziemlich niedergeschlagen. Da fiel ihm der andere Mann ein, der Ihnen auch das Schiff abkaufen wollte. Und am nächsten Tag ging er zu Sakarin, chloroformierte ihn und nahm das 3. Pergament an sich. Richtig. Aber er fing an, mit meinem Bruder über die Kaufsumme zu streiten. Er wollte mehr haben, als wir vereinbart hatten. Als er merkte, dass mein Bruder hart blieb, ging er wütend weg und drohte, das würde uns noch mal leid tun. Maximus verlor die Nerven. Er hatte Angst, Barnabas würde uns verpfeifen. Wir beschatteten Barnabas und sahen, wie er vor ihrem Haus mit ihnen sprach. Naja, das Weitere wissen Sie ja. Ja, das heißt, eins hätte ich doch noch gern gewusst. Warum haben Sie mich entführen lassen? Das wissen Sie doch. Wir wollten die 2 Pergamente wiederhaben, die Sie uns aus unseren Brieftaschen haben stehlen lassen. Aber ich wusste doch gar nicht, dass... Moment, da fällt mir etwas ein. Sollte Herr Sakarin sich die Pergamente geholt haben? Kapitän, sobald wir wieder in der Stadt sind, gehe ich zu Herrn Sakarin. Ich bin sicher, dass er die anderen 2 Pergamente hat. Richtig. Wir haben ja nur 1. 1? Und selbst das haben wir nicht mehr. Die Brüder Vogelfaul haben mir meins abgenommen. Aber das möchte ich jetzt gerne wiederhaben. Tut mir leid, mein Bruder hat es in der Tasche. Schulze und Schulze? Ja? Rufen Sie sofort Ihre Kollegen an und geben Sie ihnen eine genaue Personenbeschreibung von Maximus Vogelfaul. Und natürlich die Autonummer. Jawohl. Dann fahren wir in die Stadt zurück. Kaum in der Stadt angekommen, machte sich Tim auf den Weg zu Sakarin. Aber der war nicht zu Hause. Angeblich für 14 Tage verreist. Auf der Straße trafen wir unsere Superpolizisten Schulze und Schulze. Sie waren gerade auf dem Weg, Aristide Clem Halbseid festzunehmen. Ich war gespannt, wie dieser Taschendieb wohl aussah. Aber was wir dann zu sehen bekamen, war alles andere als das, was wir erwartet hatten. Aristide Clem Halbseid war ein alter Herr, dem man Taschendiebstähle bestimmt nicht zugetraut hätte. Er schien geistig etwas verwirrt, behauptete, er leide an Kleptomanie. So nennt man die Krankheit, wenn Menschen unbedingt stehlen müssen. Oft haben sie ganz bestimmte Dinge, die sie immer wieder mitgehen lassen. Im Fall von Aristide Clem Halbseid waren es Brieftaschen. Voller Stolz zeigte er uns seine Sammlung dieser geklauten Brieftaschen. Staunend stand Tim davor. Unerhört. Und alles alphabetisch geordnet. Und an jeder Brieftasche steht ein Zettel mit dem Namen des Besitzers und dem Datum, wann sie geklaut wurde. Moment mal, wenn nun... Aber das wäre ein unglaublicher Glücksfall. S-T-U... Hier, V. Tatsächlich. Vogelfaul M. Hier steckt die Brieftasche. Sakarin ist unschuldig. Und die 2 Pergamente sind auch noch drin. Meine Herren Schulze... Ich muss zu Kapitän Haddock. Ich würde Ihnen aber mal empfehlen, unter dem Buchstaben S wie Schulze nachzusehen. Warum das denn? Mensch, weil wir Schulze heißen. Ja, richtig. Gute Idee, Tim. Sieh dir das an. Schulze Anton, Schulze Berthold, Schulze Cäsar, Schulze Dagobert. Nun mal langsam, Tim. Noch gehört der Schatz Rackhams des Roten nicht uns. Wir haben zwar 2 der Pergamente, aber das 3. fehlt uns noch. Ja, sicher. Hallo? Ja, hier Tim. Was? Sie haben Vogelfaul an der Grenze verhaftet? Und das 3. Pergament? Fantastisch. Bringen Sie es bitte gleich her, wenn Sie es haben. Musik. Ich geb's auf, Tim. Jetzt sitzen wir schon Stunden und kriegen das Geheimnis nicht raus. Ich hab's. Ich hab's. In den Pergamenten steht doch, dass das Licht vom Licht kommt. Und das stimmt. Sehen Sie, ich lege die drei übereinander und halte sie gegen das Licht. Sehen Sie so. Ja, und jetzt sehen Sie mal. Donnerwetter, Hagel und Granaten. Die Zahlen und Zeichen ergänzen sich. Drei Brüder im Verein. Drei Einhörner im Geleit. Sprechen, wenn sie in der Mittagssonne fahren. Denn vom Lichte kommt das Licht und wird leuchten. 37, 42 Nord, 70, 52, 15 West. Das Kreuz des Adlers. Alle heulenden Höllenhunde, die Zahlen geben uns genau die Länge und Breite an, wo der Schatz liegt. Ja, das ist die Stelle, wo die Einhorn untergegangen ist. Nun, Kapitän, wann fahren wir? Tja, also, erstmal brauchen wir ein Schiff. Wir können die Sirius von meinem Freund Chester chartern. Dann die Ausrüstung, Taucheranzüge und sowas. Was man eben für eine Expedition so braucht. Tja, in 6 Wochen, schätze ich, können wir auslaufen. Ja, in den 6 Wochen müssen wir noch viel erledigen. Aber dann gehört der Schatz uns. Auf, Kapitän, an die Arbeit! Ja, Mast und Schotbruch!